Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also heute keine neue Geschichte. Stattdessen gibt es eure Rückmeldungen in Form des AstroGeo-Plänkels. Das ist die Folge 132 von AstroGeo. Und wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach das heutige AstroGeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt es voraussichtlich schon in zwei Wochen. Genau. Und anfangen wollen wir, wie mittlerweile üblich, mit einem kleinen Lob. Wir bekommen sehr viel Lob, aber eins wollen wir immer herausgreifen. Und das ist eine Zuschrift, die uns besonders gefreut hat. Und die kommt in dieser Woche von Nicole. Magst du die vorlesen? Sehr gerne. Nicole schreibt per Mail: Eure Ausführungen haben dazu geführt, dass ich mir den Lonely Planet über das Universum gekauft und das Magazin Sterne und Weltraum Probe abonniert habe, um auch schöne Bilder zu genießen. Eine ungefähre Vorstellung über den Aufbau und die Wirkungsweisen im Universum und die geologischen Zustände der verschiedenen Himmelskörper zu bekommen, hat meine Fantasie ungemein angeregt und die Probleme meines irdischen Daseins ordentlich relativiert. Ich fühle mich damit als unwahrscheinlich kleiner und zufälliger Teil eines riesigen und unfassbaren Zusammenhangs, den meine menschliche Seele darüber hinaus auch noch wunderschön findet. Diese Attraction, ob irdisch oder überirdisch, ist mir ein Rätsel. Da weiß der Atheist in mir manchmal nicht weiter. Ja, ich kann nur sagen, herzlich willkommen in unserer kleinen Welt, liebe Nicole. Und vielen lieben Dank. Ja, danke. Vielleicht auch in unserer großen Welt, ne? Ja. Auch wenn man nicht weiß, wie groß sie ist. Aber ja, nein, vielen lieben Dank. Und dann gibt's, bevor wir zum Feedback zu unseren beiden letzten Geschichten kommen, kurz noch Feedback zum Feedback. Und zwar zum AstroGeo-Plänkel der Folge 129. Da ging es um unter anderem Marsluft, um ein kosmisches Ende und Luftzerplatzer. Genau, vielleicht ein Punkt dazu. Also wir können nicht auf alles Feedback zum Feedback eingehen, weil das ist ein Rattenschwanz, also dann werden die Folgen irgendwann unendlich lang oder zumindest in die Richtung. Nur so ein paar Dinge, die dort schiefgelaufen sind, Fehler und so, da wollen wir schon drauf eingehen, die picken wir jetzt hier einfach raus, bevor wir dann zu den Geschichten-Feedback-Dingen kommen. Jo, und dann würde ich eine Nachfrage auch gleich dir präsentieren, weil das richtet sich an dich, Karl. Sehr gerne. Und zwar vom Hendrik über die Webseite. Hendrik schreibt: Hallo Karl, du sprichst von Meteorit, der in der Atmosphäre explodiert. Ist es in diesem Fall dann wirklich ein Meteorit? Müsste er dazu nicht eigentlich erst den Erdboden erreichen? Es gibt ja da diese Feinheiten zwischen Meteoroid, Meteor und Meteorit. Ja. So, leg mal los. Semantik ist wichtig, ja. Das geht hier im Eifer des Gefechts, läuft das manchmal schief und manchmal ist es dann auch verwirrend. Zu genau zu sein, aber möglicherweise war ich ja auch einfach faul, will ich nicht ausschließen. Aber ich würde es gerne nochmal kurz richtig stellen. Also, das Benennungsschema ist einigermaßen verwirrend. Es gibt den Meteorit mit T, von dem ich gesprochen habe. Das ist eigentlich ein kosmischer Körper, der den Erdboden erreicht hat. Also das, was man dann findet als Stein. Dann gibt es den Meteor, das ist eine Sternschnuppe erstmal, also ein Körper, der in der Luft verglüht. Und dann gibt es noch den Meteoroid mit D am Ende, der ist, würde ich sagen, auch umgangssprachlich nicht so richtig gebräuchlich. Das bezeichnet einfach nur ein kleines Objekt, bevor es die Erdatmosphäre erreicht. Also sozusagen kein Asteroid, den man schon irgendwie mit Teleskopen gesehen hat, sondern so ein kleines Steinchen, was noch durchs Sonnensystem kreist. Und das bedeutet aber auch, aus einem Meteoroid mit D kann ein Meteor werden, wenn er die Erdatmosphäre erreicht. Und dann später auch ein Meteorit mit T, wenn man ein Bruchstück von ihm findet. Und Hendrik, du hast recht, im Szenario von diesem Luftzerplatzer über dem Toten Meer hätte ich von einem Meteor sprechen müssen, denn Bruchstücke von ihm sind nicht bekannt, wenn es überhaupt welche gab, wenn es dieses Ereignis überhaupt gab, da gibt es ja berechtigte Zweifel. Aber um die Verwirrung noch komplett zu machen, ebenso zutreffend wäre das Wort Bolide gewesen, was nämlich ein besonders heller Meteor ist. Ja, habe ich, glaube ich, sogar benutzt, vielleicht mal in der Folge. Schnelles aber, Auto, ja. Echt, das ist ein Auto? Ein furchtbarer Begriff für ein schnelles Boliden. Rennautos? Ah, nee, da bin ich nicht drin in dieser Welt. Das war der Zusammenhang, wo ich das als erstes kannte, und da war ich sehr verwirrt, als es auf einmal in einem englischen Kontext aufgetaucht ist und ich so, alrighty, ja doch, Boliden sind leistungsfähige Autos. Die verglühen auch manchmal, okay. Unabsichtlich, ja. Ja. Genau. Okay, also haben wir diese semantischen Sachen geklärt. Wir haben noch einen Kommentar von Klaus auf unserer Webseite. Und zwar schreibt er das Folgende, das kann ich vorlesen, ne, weil das dich betrifft, oder? Ja. Ja. Genau, Klaus schreibt, zum aktuellen Geplänkel muss ich noch eine Korrektur loswerden, denn was Franzi da über die Ausdehnung des Raums auf der kleinen Skala gesagt hat, war leider falsch. Sie hat gemeint, diese würde auch auf der Skala des Sonnensystems oder gar der Atome stattfinden, sodass alles mit der Zeit größer würde, wenn auch, wie sie richtig bemerkt hat, der Effekt unmessbar klein wäre. Es ist allerdings nicht nur unmessbar klein, sondern völlig abwesend. Er, also der Effekt, auf der Skala einer Galaxie und darunter gibt es keine fortdauernde kosmische Ausdehnung. Das nehme ich nur teilweise an. muss ich sagen, so wie ich es verstehe oder verstanden zu haben meine, ist ja das, was im Universum sich ausdehnt, ist letztendlich der Raum selbst. Also es sind ja nicht die Atome oder ein Planet oder eine Galaxie, was sich da ausdehnt, sondern es ist der Raum selbst. Und ja, es ist natürlich unmessbar klein, weil der eigentliche Effekt so klein ist. Und wenn ich bis zum Ende des Universums warte, könnte ich das auf einer Größenskala unterhalb einer Galaxie nicht nachweisen. Niemals, never ever. Aber und dann kann man natürlich sagen, okay, gibt es diesen Effekt eigentlich wirklich, wenn ich ihn auf dieser Größenskala nicht nachweisen kann? Das ist dann eine etwas fortdauernde Frage. Aber es gibt ja auf der Größenskala von der Galaxie jetzt nichts Magisches, was da auf einmal anfängt, da zu sein. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Und deshalb, ja, Korrektur falsch. Ja, ist es falsch? Ist dann auch die Frage. Wenn ich es nie messen werden kann, kann ich natürlich sagen, es gibt diesen Effekt auf dieser Größenskala nicht. Das ist in dem Sinne richtig. Aber in dem Sinne, naja, das ist der Raum selber, ist der sich ausdehnt. Und es gibt ja auch Raum hier, überall. Das ist so ein bisschen diese philosophische Frage, die, glaube ich, ziemlich alt ist. Ne? Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand sieht und hört, ist er dann umgefallen. Richtig, also, genau. Ja. Ich finde, für mich persönlich finde ich es einfacher als Konzept zu begreifen, als ein Effekt, der überall stattfindet, den ich aber nur auf großen Größenskalen messen kann. Das mag für mich als konzeptuelles Gerüst einfacher sein, das mag eine persönliche Sache sein. Aber falls ich da wirklich falsch liegen sollte und es wirklich so ist, dass sich der Raum erst auf der Zeitskala von Galaxien ausdehnt oder Raumskala von Galaxien ausdehnt, dann habe ich das bislang noch nicht gewusst und würde weitere Informationen willkommen heißen. Genau, da wäre die Frage, warum, ne? Also was auf dieser Skala dann das ausmacht. Das ist so ähnlich wie auf der Quantenskala, wo man auch sagt, im Standardmodell der Teilchenphysik, oh, wir lassen die Zeit einfach weg, weil sie spielt auf der Skala überhaupt gar keine Rolle. Das heißt ja nicht, dass es die Zeit an sich trotzdem nicht gibt. Mhm. Ja, eine fortführende Frage. Komm, wir retten uns zu was Einfacherem. Oh ja, genau. Also kommen wir jetzt nämlich zur letzten Geschichte von dir, Franzi, Folge 130. Da hast du mir von den ersten Sternen des Universums erzählt, die noch keine Elemente schwerer als Helium enthalten haben, das, was Astronomen auch als Metalle bezeichnen. Und diese Klasse von Sternen wird im Astronomensprech verwirrenderweise als Population 3 Sterne bezeichnet. Ja. Genau, dann soll ich mal anfangen mit Vorlesen? Sehr gerne. Genau, dann haben wir nämlich eine Nachricht von Edith auf Mastodon bekommen. Sie schreibt, jetzt konnte ich meinem Neffen eine Metalband nennen, die er tatsächlich nicht kannte. Und schon bin ich 30 Jahre jünger. Ja, die Geschichte über den ältesten Stern ist natürlich auch toll. Ja. Ja, es freut uns, dass wir zur allgemeinen Allgemeinbildung beitragen können, würde ich sagen. Ja, noch eine sehr schöne Metalband ist Shadow of Intent. Oder Fit for an Autopsy, das ist alles Deathcore, das ist alles großartig, wenn man Deathcore mag. Genau. Aber naja, freut mich Edith. Dann haben wir eine Nachricht auch auf Mastodon bekommen von Deutzit. Eine Frage zur Population 3 Sternen. Ist es nicht höchst unwahrscheinlich, dass keine differenzierten Asteroiden, das heißt Eisen-Nickel, in diese Sterne gefallen sind? Es gibt ja durchaus Ausbrecher aus den gravitativen Senken. Damit meint er also aus den Sternensystemen, anderen Sternensystemen, zum Beispiel 3i Atlas, Oumuamua, über den ich ja mal eine Folge gemacht habe, oder 2i Borislov, ne, diese drei extrasolaren Meteore oder Objekte, die wir bei uns schon gefunden haben. Asteroiden. Aber fangen wir jetzt nicht an mit diesen Begriffen, weil das ist schon wieder, ne, bin ich schon wieder in irgendeinem Topf drin. Also raus, zurück zum Zitat. Und das müsste man ja dann hochextrapolieren mit dem Alter von Population 2 Sternen. Ja, die Tippfehler, Deutzit entschuldigt sich noch für Tippfehler, aber das macht ja nichts, weil die Tippfehler haben wir ja nicht vorgelesen. Und ich habe ja auch noch Sprechfehler drin, das ist dann aber nur meine Schuld. So. Ich verstehe nicht. Ich muss zugeben, ich verstehe nicht so ganz, worauf sich die Frage bezieht, weil wenn das die Frage zu Population 3 Sternen ist, dann ist ja der Witz, also dass diese Population 3 Sterne keine Metalle enthalten, also zum Beispiel auch kein Eisen und Nickel. Und wenn Deutzit fragt, ist es nicht höchst unwahrscheinlich, dass keine differenzierten Asteroiden, also Eisen, Nickel, in diese Sterne gefallen sind, dann lautet die Antwort, naja, nee, weil es gab zum damaligen Zeitpunkt, als die meisten dieser Sterne existiert haben, gab es einfach noch kein Eisen und es gab kein Nickel und es gab noch überhaupt nichts massereicheres als Wasserstoff, Helium und sehr geringe Anteile von Lithium. Also es gab damals keine Asteroiden, es gab keine Himmelskörper wie Atlas oder Oumuamua oder Borisov. Das alles gab es damals noch nicht. Es gab Wasserstoff und es gab Helium und das war's. Und im heutigen, wenn sich die Frage darauf bezieht, auf Population 3 Sterne im heutigen Universum, die vielleicht übrig geblieben sind, wären, ne? Ja, das könnte wahrscheinlich rein theoretisch schon sein, dass da irgendwas mal reingefallen ist oder so, aber würde es dann wirklich im Spektrum auftauchen von diesem gesamten Stern, weil so ein Asteroid ist ja dann trotzdem sehr, sehr klein im Vergleich zu diesem Stern. Der würde ja auch dann wahrscheinlich gen Sterninneres sinken und wie viel davon würde wirklich noch im Spektrum auftauchen. Also das ist jetzt per se nichts, was man daran beachten müsste bei der Suche nach Population 3 Sternen, will ich damit sagen. Und ich hoffe, das beantwortet die Frage. Oder? Du nickst zumindest, Karl. Ja, ich sehe das auch so. Also ich habe ja da keine Anleihen in dem Thema oder keine tieferen Einblicke. Ich denke bloß gerade darüber nach, dass ja auch so ein paar Asteroiden ganz andere Elemente reinbringen, als jetzt eine bestimmte Art von Kernfusionsprozessen, die jetzt, also sowas wie diesen CNO-Zyklus zum Beispiel. Ne? Also klar, Sauerstoff gibt es auch in Asteroiden und so, aber und Kohlenstoff. Aber ich würde erwarten, dass das Spektrum auch komplett anders aussieht, wenn so eine Population 2 Stern vor sich hin brütet mit Kernfusion und irgendwelche Elemente produziert. Auch wenn es nur kleine Mengen sind zum Beispiel. Ja, das ist, wir können mal weitermachen. Das sind alle Fragen oder viele Fragen, die auch, okay, das bezieht sich alles teilweise darauf, zum Beispiel von Patrick. Mache ich gerne. Also Patrick schreibt auf der Webseite: Ich verstehe nicht ganz, warum eine geringe Metallizität ein Ausschlusskriterium für Population 3 Sterne sein soll. Schließlich produzieren diese ja seit Milliarden von Jahren selbst Metalle. Müsste man nicht von dieser eindimensionalen Betrachtungsweise wegkommen und schauen, welche Metalle das sind? Solarerbrütete oder Supernova-bürtige? Genau, da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Das ist, weil ich auch noch, oder ja, ich habe noch keine Geschichte zu: Wie entstehen eigentlich massereichere Elemente als Wasserstoff und Helium gemacht? Wenn ich einen Stern habe, wie einen Population 3 Stern, aber wir können auch sehr viel näher gehen. Wenn ich einen Stern habe wie die Sonne, jetzt in diesem Moment, dann findet in der Sonne nichts anderes statt als Kernfusionsprozesse, die Wasserstoff in Helium umwandeln. Die Sonne im Moment fusioniert keine massereicheren Elemente. Nichts, was Astronomen als Metalle bezeichnen würden. Sondern nur Wasserstoff zu Helium über, du sagst es selber, CNO-Zyklus, ne, über manchmal über andere Elemente. Das wäre dann bei Population 3 Stern natürlich nicht der Fall gewesen. Da gab es nun einen anderen Zyklus. Es gibt verschiedene Zyklen, die da eine Rolle spielen. Aber in der Sonne. Okay, genau, Verständnispunkt. Also der CNO-Zyklus ist ein Zyklus, ne? Da läuft was im Kreis und am Ende kommt aber auch nur Helium bei raus und gar nicht mehr Masse an CNO. Richtig, genau. Das ist wie Photosynthese, da werden ja auch verschiedene Katalysatoren benutzt. Genau. Aber am Ende habe ich halt Sauerstoff und nicht den ganzen anderen Schnodder. Jawohl. Und so, es ist wirklich so, also Sterne in ihrer, deshalb, wenn Patrick schreibt, schließlich produzieren diese ja seit Milliarden von Jahren selbst Metalle, das ist nicht richtig. Sterne während ihrer allergrößten, ich sag jetzt mal Lebenszeit in Anführungszeichen, fusionieren Wasserstoff zu Helium, zu den massereicheren Elementen kommt es dann erst am Ende der Entwicklung, wenn eben im Kern, im Zentrum eines Sterns kein Wasserstoff mehr fusioniert werden kann. Und dann geht's los. So. Und deshalb würde ich einen Stern, einen Population 3 Stern in der Vergangenheit beobachten, also einen weit entfernten Population 3 Stern vom Anfang des Universums, in Anführungszeichen alles, der in der Hauptreihe ist, also der noch mit dem Wasserstoffverbrennen beschäftigt ist, dann würde ich da keinerlei Metalle nachweisen können, weil dieser Stern zu diesem Zeitpunkt noch selber keine Metalle hergestellt hat. So, genau. Mhm. Und wenn du magst, kannst du auch die nächste Frage gleich vorlesen, weil das bezieht sich letztendlich alles ein bisschen darum. Genau, also Harald schreibt auf Mastodon, da habe ich mal eine Frage zum Methusalem-Stern. Wenn der 14 Milliarden Jahre plus minus 800 Millionen alt ist, dann kann der doch gar nicht mehr metallfrei sein, weil der ja seit rund 14 Milliarden Jahren Kernfusion betreibt. Oder würde in diesem Stern wegen der geringen Masse trotz des hohen Alters immer noch Wasserstoff zu Helium fusionieren? Ja. Genau, also, das. Nein. Ja, genau. Das ist das. Wenn er seit 14 Milliarden Jahren Kernfusion betreibt, dann betreibt er seit 14 Milliarden Jahren die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Genauso wie unsere Sonne seit 4,6 Milliarden Jahren Wasserstoff zu Helium fusioniert. Das ist das, was man bezeichnet, wenn man sagt, ein Stern ist auf der Hauptreihe im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Also ich mache darüber auch mal mehrere Geschichten wahrscheinlich, aber genau, das heißt das. Konkret auf diesen Methusalem-Stern bezogen, der ist nicht mehr auf der Hauptreihe, also er verhält sich nicht mehr wie ein typischer Stern auf der Hauptreihe, wie die Sonne zum Beispiel, sondern sein Kern besteht schon aus Helium und jetzt geht es so nach außen, dann findet so eine Art, ich weiß nicht, ob das bei dem Stern auch der Fall ist, in den äußeren Bereichen wird dann aber immer noch Wasserstoff zu Helium fusioniert. Ne? Wenn man sich den Stern vorstellt, okay, der ganze Stern, dann habe ich das Zentrum. Zunächst besteht der Stern größtenteils aus Wasserstoff und der ursprünglichen Menge an Helium. Und wenn dann der Wasserstoff im Zentrum zu Helium fusioniert worden ist, dann fängt der Stern an, auch in seinen äußeren Bereichen Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Aber das ist im Vergleich zu den vorangegangenen 13 Milliarden Jahren, ist das relativ kurz. Also es ist nicht so, als ob er schon seit 10 Milliarden Jahren irgendwie Schindluder mit dem Helium betreiben würde und das zu schwer massereicheren Elementen fusionieren würde. Aber ich glaube tatsächlich, der Hauptknackpunkt bei der Geschichte ist, oder bei den Fragen, was ich jetzt auch gemerkt habe, ist die Tatsache, dass Sterne während der größten oder während der längsten Phase ihrer Entwicklung fusionieren sie ausschließlich Wasserstoff zu Helium und keine schweren Elemente. Die Sonne im Moment stellt nicht fröhlichen Sauerstoff her. Das passiert nicht. Genau. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt, in so einem Geplänkel jetzt mal so die alle Nuancen der Kernfusion. Ich wollte das auch immer mal machen, weil Sternentwicklung und Nukleosynthese, wie massereiche Elemente hergestellt werden. Und der allererste Teil sozusagen war ja ein Teil meiner Urknall-Trilogie mit der primordialen Nukleosynthese, wo erstmal Wasserstoff und Helium hergestellt worden ist. Und dann die Frage, wie werden denn die massereicheren Elemente hergestellt und, was damit natürlich auch zusammenhängt, wie werden die denn dann wieder in ihrer Umgebung verteilt? Weil, sage ich jetzt mal so, wenn ein Stern in seinem Zentrum das allerschönste, weiß ich nicht, Kohlenstoff oder Sauerstoff herstellt, aber nicht, ja, irgendwie seine Hüllen abstoßen würde oder irgendwie sowas, sondern dann einfach irgendwann in sich zusammenfällt, dann wären halt die massereichen Elemente in seinem Zentrum und dann würden sie ja nirgendwo rauskommen, sprich der Rest vom Universum hätte nichts davon. Also es ist kompliziert, aber ja. Dann mal weiter. Mhm. Wir haben noch eine E-Mail von Eva bekommen und sie wüsste gerne Folgendes. Gemäß der Chandrasekhar-Grenze sollten doch Sterne mit mehr als 1,4 Sonnenmassen entweder als Neutronenstern oder als schwarzes Loch enden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Anzahl im frühen Universum, also von diesen Population 3 Sternen, gleichmäßig über alle Größen verteilt. Sprich, es gab sehr viele große Sterne, die entsprechend über der Chandrasekhar-Grenze lagen. Eigentlich müsste dann doch auch nach schwarzen Löchern gesucht werden und nicht nach dem Infrarotlicht von Sternen. Soweit ich weiß, werden primordiale schwarze Löcher als Hypothese gehandelt für wie entstanden überhaupt die ersten Galaxien. Aber auch diese hypothetischen ursprünglichen schwarzen Löcher können ja nicht gefunden werden, da bei diesen super kleine Massen angenommen werden. Genau, also Evas Frage ist die folgende. Was müsste man machen, um schwarze Löcher, die aus Population 3 Sternen entstanden sind, nachzuweisen? Beziehungsweise schwarze Löcher haben keine Haare. Das ist ein Zitat von dir, Franzi, oder ein Zitat, was du gebracht hast in deiner Folge, genau. Wie würde sich überhaupt beweisen lassen, dass das gefundene schwarze Loch alt genug ist, um von Population 3 Sternen zu stammen? Also als allererstes primordiale schwarze Löcher, die Eva anspricht, die sind selber sehr, ja, hypothetisch und es ist nicht bekannt, ob sie wirklich existieren oder nicht. Aber ja, eine Folge daraus ist, eine Frage dabei ist, wie weise ich das überhaupt nach? Und das ist genauso wie, weil letztendlich fragt ja Eva auch so, wie kann ich das Alter von einem schwarzen Loch festlegen, wenn ich es zum Beispiel jetzt wenn ich es im heutigen Universum nachweisen könnte? Und da ist die ehrliche Antwort gar nicht. Also, wenn ich einfach nur ein schwarzes Loch habe, egal ob im fernen Universum oder im heutigen Universum, und dieses schwarze Loch interagiert mit nichts in seiner Umgebung, zum Beispiel, indem es irgendwie Materie absaugt von einem Begleiter oder irgendwie so, dann ist es de facto unmöglich, es nachzuweisen. Das ist ja auch so, dass zum Beispiel das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, das verschluckt jetzt auch nicht gerade viel und macht sich nicht über seine eigentliche Strahlung bemerkbar, aber dann eben über die Wechselwirkungen mit Sternen in seiner unmittelbaren Umgebung. Und dann kann man daraus zurückschließen. Na, wenn ich ein schwarzes Loch habe, was alleine ist, ist das schwierig. Deshalb, ja, ich könnte solche Population 3 Sterne über ihre schwarzen Löcher nachweisen. Und Eva hat recht, es sollte diese schwarzen Löcher geben. Aber wenn es einfach nur ein schwarzes Loch ist, dann ist es schwer. Es gibt Überlegungen, das hatte ich auch in der Geschichte kurz angesprochen. Es sollte möglich sein, wenn man sehr viel Glück hat, dass man die vorhergegangenen Ereignisse nachweist. Also wenn ein solcher Stern als Supernova explodiert, das ist was ich sehen kann, ne? Wenn daraus ein schwarzes Loch hinterher resultiert, das kann ich ja nicht mehr sehen. Oder über einen Gammastrahlenausbruch, der auch damit zusammenhängt. Es gibt, sollte ein solches schwarzes Loch rein zufällig zum Beispiel irgendwas anderes auseinanderreißen, oder sollte ein schwarzes Loch vielleicht zufällig eine Population 3 Sternen auseinanderreißen, dann könnte ich das vielleicht auch nachweisen. Oder zum Beispiel, indem zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen und ich die Gravitationswellen nachweise. Aber das alles basiert darauf, dass ein schwarzes Loch irgendwie wechselwirkt mit seiner Umgebung und sich dadurch, ja, elektromagnetischen Spektrum irgendwie bemerkbar macht. Ja, und du musst ja trotzdem irgendwie nachweisen, dass es überhaupt eine Population 3 Sternen war vorher. Ne? Das ist wahrscheinlich, wenn es schon ein schwarzes Loch ist, prinzipiell schwierig. Das stimmt, aber sage ich mal so, gehen wir mal von dem, wie ich finde, einfachsten, in Anführungszeichen, Szenario aus, dass ich eine Supernova-Explosion nachweise von einem Population 3 Stern. Wenn ich das nachweise, dann kann ich ja auch das nicht nur mit Fotometrie nachweisen, also indem Abbildungen, Bilder davon gemacht werden, sondern auch mit Spektroskopie, mit Spektrographen. Und die können dann über die Analyse des Spektrums rausfinden, was für Elemente bei dieser Supernova-Explosion auch über die Wochen danach, ne, wenn das schon wieder abnimmt, die Helligkeit, was für Elemente da vorhanden sind in der näheren Umgebung. Und wenn ich so eine Explosion nachweisen könnte, und es schaut aus wie eine Supernova-Explosion von ja, einem massereichen Stern, und alles, was ich wirklich nachweisen kann, ist Wasserstoff und Helium, dann wären das schon gute Indizien, dass das ein Population 3 Stern war, wenn meine Messinstrumente dafür gut genug sind. Aber da gibt es halt im Moment nur eins, was gut genug dafür ist. Das ist das James Webb Weltraumteleskop. Und das hatten wir ja auch gesagt, bis ich mit dem Ding, mit diesem, ja, Riesenzoom eine Supernova-Explosion zum genau richtigen Zeitpunkt erwische. Also, puh, schwierig. Aber so, letztendlich, ich bräuchte eine Analyse der Elemente außenrum. Am schwarzen Loch selber, nein. Das ist, geht nicht. Jo. Jo. Dann hätten wir noch einen Kommentar von Tom auf der Webseite. Alrighty. Tom schreibt: Danke für euren Podcast. Ich höre euch gerne zu. Etwas, worüber ich mich wundere, ist, wie es möglich ist, dass man mit dem James-Webb-Teleskop Licht erfassen kann, das nur wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesendet wurde. Müsste dieses Licht nicht schon längst an uns vorbeigezogen sein? Wie weit zurück wurde das älteste Licht ausgesendet, das man theoretisch auf der Erde noch empfangen kann? Das sind zwei Fragen. Ich beantworte erstmal die letzte. Das älteste Licht, was man theoretisch und praktisch auf der Erde noch empfangen kann, ist das Licht der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das ist das erste Licht, was im Universum überhaupt frei ausgesendet wurde, als es durchsichtig war. Und das wurde rund 380.000 Jahre nach dem Urknall ausgesendet, also vor Pi mal Daumen 13,8 Milliarden Jahren. Damals im auch sichtbaren Bereich oder ja, im sichtbaren Bereich. Heute eben aufgrund der kosmischen Rotverschiebung im Mikrowellenbereich. Und das Licht von so weit entfernten Objekten oder ja, Objekten in der tiefen Vergangenheit ist es schon an uns vorbeigezogen. Vielleicht von einem bestimmten Objekt. Aber da der Urknall war ja überall. Also wir sind ja nicht in der Mitte oder am Rand oder sowas, sondern das Universum ist ja überall ja gleichzeitig entstanden. Der Raum ist gleichzeitig entstanden und deshalb ist das Licht eben noch nicht an uns vorbeigezogen, weil es war überall und deshalb kriegen wir auch aus 360 Grad aus, sozusagen aus einer kann man sich schon vorstellen in dem Sinne wie aus einer ja Kugel. Kriegen wir das Licht, was halt jetzt erst angekommen ist bei uns auf der Erde. Wir können uns aber nicht raussuchen, so, sagen wir mal so, das Licht, was von einem Körper ausgesendet wurde, der nicht so weit von uns entfernt ist, wie diese Objekte, das ist schon vorbeigezogen an uns. Und Objekte, die noch weiter entfernt sind, als diese entferntesten Objekte, die wir im Moment sehen können, das hatte noch nicht die Zeit, zu uns zu kommen. Das ist noch auf dem Weg. Das ist noch auf dem Weg. Aber das hängt alles damit zusammen, dass der Urknall war überall und der Raum dehnt sich auch überall aus, immer weiter. Wir sind nicht an der präferierten Stelle, dass man sagt, so als Beobachter, wir sind hier und alles andere hat irgendeine Richtung oder so, ja. Ich finde ja, also als Lieschen Müller, wie ist die männliche Form von Lieschen Müller? Fritz Meier, finde ich, sind ja diese geometrischen Überlegungen zum Universum und der Raumzeit, kann man sich echt das Hirn verknoten. Also ja, schon allein dieses, ja. Der Urknall ist in alle Richtungen. Ja, es hat überall urgeknallt, ja. In dem Sinn. Aber deshalb ist ja auch so, deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig. Deshalb, man kann, auch im Moment könnte man auch sagen, zum Beispiel, das hängt ja auch damit zusammen, wie groß das beobachtbare Universum derzeit ist. Das beobachtbare Universum bezieht sich halt auf, also die Größe des beobachtbaren Universums bezieht sich auf die weitesten Objekte, die wir derzeit sehen können. Aber dann kommt man halt bei so furchtbaren Sachen raus, wie wir können, sage ich mal, Objekte sehen, die ihr Licht vor 13,5 Milliarden Jahren ausgesendet haben. Aber dann wäre es eigentlich verkehrt zu sagen, die sind 13,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, weil sich der Raum ja seitdem weiter ausgedehnt hat und auch noch beschleunigt. Und deshalb sind die im Moment, oh Gott, ich weiß die Modelle auch nicht, aber das ist dann irgendwie so 30 Milliarden Lichtjahre in Wirklichkeit. Du machst es gerade nicht besser, Franzi. Nein, ich mach's nicht besser, gell? Deshalb beenden wir das an der Geschichte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Nein, mir ist was Einfacheres eingefallen. Also, ich habe einen, Tom, wenn ich einen Himmelskörper habe, der ist derzeit von uns, 5 Milliarden Lichtjahre entfernt. So, und um das Ganze einfacher zu machen, nehmen wir auch an, das war er auch schon immer und der hat auch schon, und der existiert zum Beispiel schon seit kurz nach dem Urknall. Dann ist das Licht von diesem Körper, was dieser Himmelskörper vor 13 Milliarden Jahren ausgesendet hat, dieses Licht ist natürlich inzwischen an uns vorbeigezogen, aber das Licht, was er vor 5 Milliarden Jahren ausgesendet hat, das kommt jetzt gerade erst bei uns an. Das macht es wahrscheinlich auch nicht besser, aber ja, vielleicht. Deshalb bin ich auch jetzt froh, dass wir uns jetzt von diesen Tiefen des Universums zu den Untiefen der Erde retten können, Karl. Beziehungsweise zum Mond. Oder des Mondes, ja. Weil es gab auch schönes Feedback zu deiner letzten Geschichte, in der es darum ging, wie unser Mond entstanden ist und was ein großer Einschlag damit zu tun hatte von einem Himmelskörper namens Theia. Genau. Dazu schreibt Dead auf Spotify, wenn es mit dem Wissenschaftsjournalismus irgendwann nicht weitergeht, startet Karl eine Gesangskarriere. Hurra! Mal gucken. Kannst du das Intro künftig selber singen? Ich weiß nicht, ob wir dann mehr Hörer gewinnen, aber gut. Johannes schreibt, danke Franzi, mein erster Gedanke war auch Synestia und die Poetik Edda. Ja, es war irgendwas Geologisches, was auch Synestia hieß, das habe ich komplett vergessen, aber es gibt eben eine Metalband namens Synestia und ich freue mich sehr, dass sie noch jemand kennt. Hurra! Und die Poetic Edda ist wirklich fantastisch. Als EP. Kann ich auch nur empfehlen. Dann. Das ist jetzt verwirrend. Also, du hattest, dir war in der Folge, oder dir, dich hatte in der Folge überrascht, dass es nicht nur dieses Szenario gibt, dass dann wie ein maßgroßer Planet eingeschlagen ist und dann halt der Mond entstanden ist aus dem, was da rausgeschmissen wurde, sondern dass vielleicht erstmal zwei Monde entstanden sind, die dann sich erst später vereinigt haben zum heutigen Mond, also später dann nochmal zusammengestoßen sind. Ja, ich erinnere mich an diese Hypothese und an meine Überraschung, ja. Genau. Und dazu hat Don Stradivari auf Spotify das Folgende geschrieben: Dieser zweite Mond wurde als eine mögliche Erklärung von den Unterschieden an der Erde zu und an der erdabgewandten Seite des Mondes ersonnen. Irgendwas hat es da mit Krustendicke, Oberflächenbeschaffenheit etc. auf sich, dass man sich so erklären könnte, wenn ich mich richtig entsinne. Und Don Stradivari, ich glaube, du hast recht, ich habe das jetzt auch nicht im Detail recherchiert, aber es gibt ja beim Mond diese weitere Merkwürdigkeit, auf die ich nicht eingegangen bin in der Folge, dass die Mondrückseite sehr viel verkraterter ist und auf der Mondvorderseite, also auf der erdzugewandten Seite, diese großen Mare, also diese Reste des Mondvulkanismus zu sehen sind. Und die Frage ist, warum es diese Dichotomie gibt, diese Unterscheider. Und dann gibt es noch Unterschiede in der Krustendicke, nämlich auch auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und ja, das muss man irgendwie erklären und das ist ein Erklärungsmodell dafür. Ob es perfekt ist, wage ich zu bezweifeln, weil diese Detailmodelle sind alle nicht so richtig perfekt. Aber genau, deswegen hat man das sich überlegt. Okay, aber danke dafür. Ha. Genau. Dann gibt's einen Kommentar von Explosion. Schöner Name, ja. Passt auch zum Thema. Die Hypothese der Explosion of the Proto-Earth wurde laut Wikipedia erst nach 1986, nämlich 1997, aufgestellt. Siehe, ja, und dann ein Wikipedia-Artikel, Origin of the Moon, Hashtag Nuclear Explosion. Ach so, das war die eine Entstehungshypothese zum Mond, dass die Erde selber irgendwie, ach ja, dass es eine nukleare Explosion am unteren Erdmantel irgendwie gab. Genau, ich hatte in der Folge nicht parat, wann diese Hypothese aufgestellt wurde. Ich hatte bloß gesagt, das ist sicher ein Kind des Atomzeitalters, was ja stimmt, ne? Explosion meint hier nach 86, nach Tschernobyl, das meinte ich aber nicht so. Also irgendwann im Zeitalter, wo man halt Atome gespalten hat. Und das ist tatsächlich ein russischer Physiker gewesen, der das 1997 vorgeschlagen hat. Dann gab es ein paar niederländische Forscher, die das glaube 2010 rum, noch ein bisschen weiter ausgearbeitet hatten. Und daher kommt dieses Modell einer möglichen nuklearen, natürlichen Detonation zwischen Mantel und Kern sehr tief in der Erde drin. Sehr spekulativ, aber gar nicht so alt tatsächlich. Ja, wobei, das ist inzwischen auch schon 30 Jahre her. Naja, 2010 ist noch nicht so lange her. Ach so, ja, ne? Also, das stimmt, ja. Okay. Genau, okay. Das ist erst, na gut, 15 Jahre, ist auch schon wieder. Okay. Gefühlt ist das noch nicht so lange her. Oh. Ja, lassen wir das. Markus schreibt, ich hätte anlässlich dieses Themas eine allgemeine Frage eines langweiligen Verwaltungsangestellten. Sag doch sowas nicht, super, Markus. Super. Hinsichtlich wissenschaftlicher Grundverständnisse. Ist diese Entstehung des Mondes jetzt eine Theorie und bedeutet dieses im Normalsprachgebrauch ja als kann sein, muss nicht verwendete Wort wissenschaftlich, das ist die geltende Auffassung. Sind all die Dinge, die Karl aufgezählt hat, harte Beweise oder Indizien? Super toll. Also ich finde ja, Wissenschaft hat auch schon was von Verwaltung. Gerade wenn man dann so in die Details geht und diese Papers lesen muss. Das ist dumm, das ist definitiv, ja. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die Verwaltung beleidigt. Ja. Naja, ich meine, Dinge, die langweilig sind, sind ja trotzdem relevant, ne? Also das, man braucht's ja schon. Aber ich finde, Markus, deine Frage trifft eigentlich genau ins Schwarze, denn möglicherweise hast du auch eine gewisse Ambivalenz bei mir rausgehört in der Folge. Die hat sich bei mir eingestellt, nachdem ich ja diese ganze Literatur gelesen, also nicht die ganze, aber das, was ich gelesen habe. Und ich zitiere mal hier gerade übersetzt aus diesem Review-Paper von 2024, ja, was relativ Neues zum Thema Mondentstehung. Da steht nämlich der schöne Satz: moderne Mechanismen, die sowohl geochemische als auch geophysikalische Einschränkungen berücksichtigen, werden in der Regel im Zusammenhang mit einem Szenario eines gigantischen Einschlags zur Entstehung des Mondes rationalisiert. Ich finde, das ist super Verwaltungssprech. und ich meine, und das ist halt diese Ambivalenz, ne? Also Entstehung des Mondes durch einen großen Einschlag ist das Szenario, was die Mehrheit befürwortet. Aber es handelt sich immer noch um ein Modell, für das ja die Mehrzahl der Indizien spricht. Aber deswegen kann man dieses Modell sehr ernst nehmen. Aber alles, was danach passiert ist, nach dem Einschlag, ist noch Diskussion und ist noch deutlich offener. Und bis man das alles erklärt hat, würde ich jetzt nicht von einer Theorie sprechen, sondern eher von einer Hypothese, die sehr weit vorne ist. Also ich halte es schon für sehr unwahrscheinlich, dass noch eine andere Hypothese um die Ecke kommt. Also, aber Theorie ist ja schon sehr umfassend eigentlich. Aber es ist halt nicht schwarz-weiß, ne? Also ich finde, das ist halt auch ein Kontinuum. Und auf diesem Kontinuum hat sich in den letzten 50, 60 Jahren hat sich das sehr viel bewegt. Und in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren hat sich nicht mehr so viel bewegt, was auch dafür spricht, dass es schon auf der Zielgeraden ist. Aber genau, wo genau, in welche Geschmacksrichtung es dann führt, ob es diese Synestia gegeben hat, ob es zwei Monde gegeben hat und so weiter, wie der Mond sich dann selbst entwickelt hat, da, ich denke, da sind immer noch Fragen offen und da wird sicher auch noch Erkenntnisse geben, gerade wenn man wieder noch mehr Mondgestein analysieren kann und so weiter. Ich finde das interessant, was du sagst, weil für mich ist eine Hypothese was, also da bin ich vielleicht auch oldschool, aber für mich ist eine Theorie nach, wie hieß der, Karl Popper, was man nicht beweisen, sondern nur widerlegen kann. Also die Theorie würde lauten, der Mond ist durch einen gigantischen Einschlag entstanden. Und Hypothesen wären für mich was ich generiere, um diese Theorie zu überprüfen. Also dann würde ich die Hypothese, wenn die Theorie lautet, der Mond ist durch einen gigantischen Einschlag auf die Erde entstanden, dann wäre eine Hypothese, die man daraus generieren könnte, haben die Erde und der Mond eine ähnliche Zusammensetzung. Und diese Hypothese hat dann eine Ja-Nein-Antwort in dem Sinne und das unterstützt dann die Theorie oder es widerlegt die Theorie. Das wäre für mich so und deshalb, ja. Aber in dem Moment, wo ich eine Hypothese formulieren kann, die eine Theorie widerlegt, ist diese Theorie eigentlich hinfällig. Oder ich muss die Theorie erweitern. Oder das ist ja auch so, klar. Ich meine, ich kann dann auch nicht sagen, dass das ist halt dann, was ist eine Theorie, aber dann ich kann auch keine allumfassende Theorie erstellen. Ne? Also auch, sage ich mal, die Theorie des Standardmodell der Teilchenphysik, weil ich es heute schon mal auf dem Kieker hatte, dafür kann es überhaupt nicht. Das ist ja auch eine Theorie, die erklärt ziemlich gut die Welt der Grundkräfte der Teilchen, aber die Zeit zum Beispiel kommt da drin nicht vor, was aber nicht heißt, sprich Hypothesen im Zusammenhang mit der Zeit kann ich mit dieser Theorie, mit diesem Modell nicht überprüfen, was aber nicht heißt, dass ich gleich die ganze Theorie oder das Modell in die Tonne treten muss. Ich muss mir nur der Begrenztheit dieses Modells ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, sowas Fundamentales mit der Mondentstehung zu vergleichen. Es ist eine andere, ganz andere Ebene. Aber was bei dieser Mondentstehungshypothese des großen Einschlags auffällt, ist, dass man einfach seit 40 Jahren daran nicht mehr zweifelt. Also es ist keine andere Hypothese um die Ecke gekommen oder keine Argumente sind aufgetaucht, die das widerlegen könnten bis heute. Was ist, es ist interessant. Das ist so, wir hatten ja mal unsere Kollegin und Freundin Martina Preiner hier in einer Folge von Astrogeo. Und da hatten wir auch schon, das ist zum Beispiel die Evolution auch laut Darwin ist zum Beispiel auch die Folge, ist auch die Frage, ist das jetzt eine Theorie? Weil eigentlich, was für Vorhersagen, der Witz einer Theorie ist, dass du Vorhersagen daraus generierst. Und das, bei der Mondentstehung ist es ähnlich. Die Evolutionstheorie, in Anführungszeichen, generiert dir keine Vorhersagen, in welche Richtung sich jetzt, weiß ich nicht, Rhesusaffen als nächstes entwickeln. Ja. Und auch die Entstehung des Mondes durch einen großen Einschlag generiert dir in dem Sinne keine Vorhersagen, weil es ist halt vorbei. Das ist so. Und dann, aber es ist eine interessante Frage, die du da gestellt hast, Markus, finde ich. Finde ich auch. Ohne einfache Antworten. Am Ende finde ich es auch immer so ein bisschen fuzzy, weil man irgendwie auch relativ schnell, also gerade wenn man auch so umgangssprachlich drüber redet oder dann so verschiedene Disziplinen vergleicht wie wir, dann vergleicht man auch sehr schnell Äpfel mit Birnen. Also das ist nicht so einfach. So, dann kommen wir zu Feedback von Christoph. Christoph schreibt, eine sehr tolle und spannende Folge. Dieses Thema war vor mehr als 10 Jahren mein Physikreferat in der Schule. Aber was ich mich frage, wenn Theia nicht mit der Erde korreliert wäre, wie sähe diese Alternativerde dann aus? Es würden ja die Gezeiten fehlen, ebenso die stabilisierende Wirkung des Mondes auf die Erdachse und die Erdrotation wäre schneller. Da bei der Kollision mit Theia vermutlich auch ihr Eisenkern in die Erde eingegangen ist, würde das bedeuten, dass die Erde dann geologisch inaktiver wäre und das Magnetfeld schwächer wäre. Ich weiß, das ist alles sehr hypothetisch. Ja genau, wilde Spekulationen, geil. Danke, Christoph. Ja, tatsächlich, das hatte ich auf meinem Zettel ja auch für die Folge. Also vielen Dank für deine wilde Spekulation. Ich hatte mich entschieden, dieses Fass nicht aufzumachen, aber letztlich ist das ja so ein bisschen der Kern des Pudels. Ne? Also das steckt ja hinter diesem Punkt, ob die Erde einen derart großen Mond verdient hat. Ne? Also ist das was Ungewöhnliches? Ist das was völlig Einmaliges? Und wenn das so wäre, also wenn relativ kleine Planeten wie die Erde so einen großen Mond eigentlich gar nicht verdient haben oder nur ganz extreme Zufälle dazu führen, dass so ein Mond entsteht, dann wäre das ja in der Tat ein sehr starkes Argument für die Einzigartigkeit der Erde. Was ich am Ende meiner Folge ja auch wiederum so ein bisschen relativiert habe durch Beobachtungen, die man jetzt zunehmend machen kann aus protoplanetaren Scheiben. Und man sieht da auch schon mal so Hinweise, dass so große Kollisionen durchaus stattfinden. Aber dieses Thema Einzigartigkeit im Zusammenhang, also der Erde, im Zusammenhang mit dem Mond, habe ich auf meiner Liste. Das ist, glaube ich, eine komplett eigene Geschichte. Es war am Rande schon mal, also die wenigen von euch, die dabei waren vor 2,5 Jahren im Universum Bremen hatten wir ja mal so ein Live-Programm. Da haben wir da auch am Rande drüber gesprochen. Da haben wir über viele Dinge geredet, aber auch über den Mond. Aber den Faden nehme ich gern auch mal wieder auf. Aber ich glaube, das wird eine große Folge, weil ich mir dann sehr genau anschauen müsste, auf wie dünnes Eis man sich da bewegt, was die Spekulation angeht. Weil das ist, glaube ich, die Krux so ein bisschen. Außer du findest irgendwelche Forscher, die dazu passenderweise schon mal irgendwie eine Weihnachtsvorlesung gemacht haben mit dazugehörigen Paper am besten. Ich mache da mal eine Weihnachtsfolge drüber. Dann, du hast einen Fehler gemacht, Karl. Schreibt Neigung, vielleicht dieselbe Person wie Explosion. Möglich. Gibt den Hinweis, relevant ist nicht die Neigung der Bahnebene, sondern die Neigung der Rotationsachse, bezogen auf Mond und Erde. Ja, genau. Also das ging bei mir durcheinander. Es ist mehreren von euch aufgefallen. Relativ am Anfang der Folge hatte ich über die Neigungswinkel der Rotationsachsen gesprochen eigentlich, aber ich spreche dann irgendwann auch über die Ekliptik und die Bahnebene. Und was den Mond betrifft, ist das halt nicht der Winkel zur Ekliptik des Sonnensystems, wo die Erde zum Beispiel, also diese Bahnebene, die die Erde, die Bewegung der Erde um die Sonne aufspannt, sondern beim Mond geht es um den Winkel zwischen Rotationsachse und der Bahnebene des Mondes um die Erde. Und das sind diese 5 Ungrad, die das beim Mond sind. Also das ging mir nur durcheinander. Die Grundaussage ist aber trotzdem die ich gemacht habe in der Folge, also dass der Mond diesen Winkel hat, ist ungewöhnlich und ist vor allen Dingen spricht dagegen, dass Erde und Mond einfach aus der Urwolke so direkt nebeneinander entstanden sind. Zufällig. Weil sonst dürfte der Mond das nicht haben. Ja. Dann schreibt Eva, kommt es tatsächlich mal vor, dass WissenschaftlerInnen sich mal einig sind? Für mich hat sich das so angehört, dass zwar alle anderen Erklärungen ausgeschlossen sind, aber Mensch trotzdem noch dran zweifelt. Und die minimale Abweichung in den Einschlagsbecken Mare, können die nicht dadurch entstanden sein, dass sich im fertigen Mond durch den Einschlag dann ein paar Fremdkörper, zum Beispiel aus dem Kuipergürtel, Asteroidengürtel, Ortsche Wolke, mit etwas anderer Zusammensetzung dort reingemischt haben? Also eigentlich 2 Fragen für dich, Karl. 2 Fragen zur ersten Frage. Also ob Einigkeit herrscht, hängt von der Evidenz ab, würde ich sagen. Die ist ja seit mittlerweile 40 Jahren recht gut im Sinne dieses großen Einschlags, aber eben nicht perfekt. Das hatte ich ja gerade schon ausgeführt. Die Abweichungen, die es gibt, kann man nicht leicht erklären. Und in so einem Fall müssen wir halt diese verschiedenen Hypothesen aufstellen und explorieren und vergleichen und neue Daten sammeln und so weiter, bis man dann halt irgendwann neue Erkenntnisse hat. Und eigentlich kann man diesen Prozess bei der Mondentstehung ziemlich gut beobachten. Also ich finde, das ist so Science at its best, würde ich sagen. Ne? Also ich meine, man stellt halt Hypothesen auf und dann guckt man halt, wie es zusammenpasst und dann gibt es Gegenrede, weil jemand sagt, aber dazu passt zu diesen Aspekten, die du hast und nicht betrachtet, passt es wieder nicht. Genau, also insofern, ja, Einigkeit kann sich schon einstellen, aber ich glaube, dann ist das wissenschaftliche Thema auch abgeräumt, wenn sich die Einigkeit einstellt, dann gibt es eigentlich ja nicht mehr viel zu diskutieren. Dann können die Wissenschaftler weiterziehen zu anderen Fragen. Zu der zweiten Frage, ob sich irgendwie irgendwelche eingeschlagenen Meteoriten oh man. Hier einfach reingemischt haben, was dann Unterschiede hinterher erklärt, da würde ich direkt mal überleiten zu einem weiteren Kommentar, den wir von Carsten bekommen haben. Und der hat, wie er schreibt, mal in Planetologie habilitiert. Praktisch. Soll ich den vorlesen? Ja, lies mal vor. Carsten, ich bin einer von denjenigen, die nur dann schreiben, wenn etwas nicht perfekt war. Die Entstehung des Mondes zu erklären, ohne einen globalen Magma-Ozean zu erwähnen und vor allem die Europium-Anomalie, in meinen Augen das stärkste und überzeugendste Argument für die Giant Impact Hypothesis ist schade. Genau, also das war die Mail von Carsten war ein bisschen länger und ich habe die Europium-Anomalie nicht erwähnt und habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt. Und es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, ich hätte sie primär nicht verwendet, einfach weil die Folge sonst noch länger geworden wäre. Aber ich würde es hier trotzdem kurz erklären, weil es auch Evas Frage mit beantwortet. Also warum ist man sich sicher, dass da nicht was reingemischt wurde im Mond? Und zwar, also vielleicht als ersten Punkt noch zu Carsten. Vielen, vielen Dank für deine Mail. Du hast noch ein paar andere Sachen geschrieben. Ich werde dir auch noch mal persönlich antworten. Aber ich finde es erstmal total super, dass du unseren Podcast hörst, weil ich bin da so ein bisschen ehrfürchtig. Und Carsten hat jetzt ja beschrieben, und ich habe es, also das, was er beschreibt mit dieser Europium-Anomalie, zu der ich gleich komme, das habe ich in Ansätzen erklärt. Also es gibt diese gute isotopische Übereinstimmung zwischen dem Mondgestein und dem Erdmantel, was erstmal für den großen Einschlag spricht. Und da hat man ja vor allem die Sauerstoffisotope verglichen. So, das hatte ich erzählt. Es gibt aber eben im Detail einige Abweichungen bei den Isotopen einzelner exotischer Metalle. Aber es gibt auch noch was anderes. Da geht es nicht um Isotope, sondern bei dieser Europium-Anomalie geht es einfach um den Gehalt dieses seltenen Metalls. Ne? Also nicht irgendwelche mit leicht unterschiedlich schweren Isotope des gleichen Elements, sondern dass die Masse selbst unterscheidet sich sehr stark beim Europium. Also wie viel Europium es irgendwie in der Erde gibt und Europium im Mond? Nee, Das ist ein Unterschied, den es zwischen den Hochländern auf dem Mond gibt und den Mare-Ebenen. Ah. Also das ist sozusagen eine mondinterne Unterscheidung. Und das hat eine Aussage, weil Europium ist ein sehr exotisches Metall. Also ich hatte es gesagt, es gehört zu den seltenen Erden, aber auch unter den seltenen Erden ist es herausragend. Und das hängt damit zusammen, dass Europium anders als sehr viele andere Metalle zwei Oxidationsstufen hat. Also das kann je nach chemischer Umgebung entweder 2 oder 3 Elektronen in seiner Elektronenhülle aufnehmen. Und gerade ein bestimmtes Mineral, ne, also jetzt geht es hier um feste chemische Bestandteile des Mondes, nämlich der Plagioklas, der baut sehr gerne Europium ein. Was? Plagioklas? Plagioklas. Also ist ein Stein. Also ein Mineral. Ja, das ist ein Mineral, was Gesteine aufbaut. Es ist ein Feldspat, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber da gibt es verschiedene. Ich will nicht zu viel Mineralogie jetzt hier noch erzählen, aber letztlich Europium hat einen gewissen Ionenradius durch seine speziellen Eigenschaften. Und wenn es die richtige Oxidationsstufe hat gerade, dann kann es sehr viele andere Minerale ersetzen. Und Plagioklas ist ein magmatisches Mineral. Das heißt, es entsteht aus einer Gesteinsschmelze, die irgendwo in der Tiefe sich befindet. Und wenn diese Schmelze noch sehr heiß ist, also am Anfang, wenn die sich gerade erst gebildet hat, dann bildet sich schon der Plagioklas und der hat dann auch sofort eine geringere Dichte als der Rest des Magmas und steigt nach oben auf. Ah, okay, ja. Genau. Und das ist hier der wichtige Punkt. Es gibt wahrscheinlich, also die Interpretation ist, man findet viel mehr Europium in Plagioklas im Mondhochland. Dieses Mondhochland ist älter als die Mare, das weiß man, das hat man gemessen. Und man vermutet also, der Mond ist entstanden, ist abgekühlt. Und am Anfang, wo er noch nicht ganz abgekühlt war, gab es wahrscheinlich einen globalen Magma-Ozean, wo sich dann dieses Hochland gebildet hat. Und der Plagioklas in diesem Magma-Ozean, der ist sozusagen relativ früh gleich ganz nach oben aufgestiegen. Und gleichzeitig ist weiter unten im Mondmantel dieses Europium abgereichert worden, weil es ja schon im Plagioklas nach oben aufgestiegen ist. Das heißt, der untere Bereich der Kruste und des Mantels des Mondes ist an Europium abgereichert. Und als dann später diese Einschlagsbecken entstanden sind, hat sich zwar auch nochmal sehr viel Magma und Lava gebildet und ist ausgeflossen, aber das, was da aufgeschmolzen wurde, hatte nicht mehr so viel Europium in der Tiefe. Und deswegen sind diese Mare Europium abgereichert. Und das ist letzten Endes diese Europium-Anomalie. Und das ist ein Kernargument gewesen dafür, dass der Mond so einen globalen Magma-Ozean gehabt hat und ein großes Ereignis, nämlich der Mond ist mal irgendwie zusammengekracht aus sehr viel Material und erstmal flüssig und sehr heiß gewesen, ist dann fest geworden, dann hat sich das Hochland gebildet und erst danach sind diese Vulkane entstanden. Also um diese zwei Ereignisse sozusagen auseinanderzuhalten. Ja, krass. Okay. Ja, also das ist schon irgendwie sehr kompliziert, aber Carsten, du hast recht, das ist hier ein wichtiger Punkt und es gab Fragen danach, deswegen fand ich, war schon ein guter Hinweis, dass das noch erwähnt gehört. Ja, danke auch dafür. Dann eine Frage von Shira. Und zwar, desynchronisiert sich die Achsendrehung des Mondes irgendwann mit der Erddrehung? Ja, also zu Achsen will ich heute nicht mehr so viel sagen. Also an Achsen habe ich mir schon mal die Zunge gebrochen, da will ich jetzt aufpassen. Aber ich verweise sehr gerne zu diesem Thema an einen Kommentar von Klaus Kastner auf unserer Webseite und er schreibt da eben von so einer Art oder so einem Szenario, was in diese Richtung geht. Ich fand das ein bisschen theoretisch, weil da geht es um einen Zeitraum von 25 Milliarden Jahren, was man vielleicht mechanisch irgendwie durchrechnen kann, was aber ja irgendwie weit über das prognostizierte Alter unserer Sonne geht. Das gesteht Klaus auch ein. Aber wenn ihr Spaß mit solchen Szenarien habt, lest euch gerne diesen ausführlichen Kommentar durch mit diesem Szenario. Er ist recht lustig, finde ich. Wir verlinken ihn, genau. Dann haben wir noch ein bisschen allgemeines Feedback am gegen Ende, nicht zu tun mit einzelnen Folgen. Und zwar schreibt zum Beispiel Anne, ich kann stolz verkünden, dass ihr mich in diesem Jahr 4386 Minuten begleitet habt. PS, ich gehöre nicht zu denen, die euch zum Schlafen gehen hören. Ja, freut uns. Verrückt. Ist es schon enorm, wie viel wir Menschen begleiten, oder? Ich find's cool. Total, sehr motivierend. Ja. Kamaxli schreibt, Ich muss ja zugeben, dass ich den Podcast auch zum Einschlafen höre. Wie gesagt, für uns ist es, ich finde, das ist eines der größten Komplimente. Wir werden das nicht mehr. Aber ich höre die Folge dann auch ein zweites Mal, um auch den Inhalt mitzubekommen. Wäre viel zu schade, wenn ich was verpasse. Ja, das freut uns. Sehr. Sehr. Dann hat Sven per Mail. Das kann ich vorlesen. Genau. Also Sven schreibt per Mail: Als werdender Astrogeo-Ultra muss ich der Astrophysikerin eine ernst gemeinte Frage stellen. Hast du nicht Angst davor, dass sich der einst dunkle Energie und dunkle Materie als die Epizyklen der Moderne herausstellen und ein liebgewonnenes Weltbild zerstören werden? Oder anders, was macht die Astrophysik so sicher, dass sie richtig liegt? Oh, das sind auch zwei Fragen. Also als Antwort auf die erste Frage, ob mir das Angst macht, nein, wenn das sich als eine Art Epizyklus herausstellt, dann mache ich mir eine Flasche Champagner auf oder fünf. Also ganz im Gegenteil, ich finde es mega. Und was macht die Astrophysik so sicher, dass sie richtig liegt? Das geht auch ein bisschen in die Richtung, wie die Theorie, Hypothese, Modell, ja, Debatte, Fragen stellen, die wir oben bei der Entstehung des Mondes kurz aufgegriffen haben. Das ist ein dunkle Materie und dunkle Energie in dem Sinne sind eine, ja, sind, das sind Theorien nicht wirklich, aber es sind Modelle. Und mit diesen Modellen lassen sich die Beobachtungen beschreiben. Und es gibt im Moment nichts oder nicht, also ja, keine alternativen Erklärungen, keine alternativen Modelle, die die Beobachtungen genauso gut beschreiben können wie dunkle Materie oder dunkle Energie, und deshalb verwendet man das weiterhin. Aber ich persönlich zum Beispiel denke mir, man tut sich eigentlich keinen Gefallen damit, vielleicht, wenn man gerade der dunklen Materie diesen Namen gibt, und weil dann auch in den Köpfen festhängt, dass es Materie ist. Aber de facto ist nicht bekannt, ob es Materie ist. Ja. Das führt ein bisschen zu weit. Aber deshalb die kurze Antwort auf die zweite Frage ist: es gibt keine besseren Erklärungen, keine besseren Modelle. Ich glaube, was in der Frage so ein bisschen mitschwingt, ist auch die Frage, ob nicht Physiker manchmal zu wenig um die Ecke denken. Und ich habe den Eindruck, das ist aber eigentlich nicht so. Also ich glaube, es gibt sehr viele theoretische Physiker, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und sich jetzt auch vom Begriff der dunklen Energie oder Materie nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also es gibt ja schon alternative Theorieansätze. Es ist halt einfach nicht so einfach. Ne? Und ja, das macht noch eine andere Frage aus. Ich denke schon, dass prinzipiell klingt um die Ecke denken super, bis man selber vielleicht eine Karriere in der Wissenschaft anstrebt und dann entweder einen Doktorvater oder eine Doktormutter braucht und dann hinterher vielleicht auch noch Anträge schreiben muss für irgendwelche Forschungsvorhaben, um Gelder zu beantragen. Und dann habe ich auf einmal jahrzehntelangen Groupthink und solche Phänomene wie, ach komm, das Fass machen wir jetzt auch, solche Phänomene wie die String-Theorie, was. Ja. Also, ja, auch das eine Frage mit weitreichenden Folgen, aber ja, die kurze Antwort lautet: Flasche Champagner. Ich habe sie noch nicht gekauft, aber würde mich freuen, wenn ich eine solche in meinem Leben öffnen könnte. Also, ich glaube, das mit dem Groupthink. Ich muss jetzt noch was drauf erwidern. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich fühlte mich direkt spontan erinnert an diese Plattentektonik oder die Kontinentaldrift, ne, wo gerade die US-amerikanischen Wissenschaftler das überhaupt nicht ernst genommen haben und das wirklich karriereschädigend war, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt ja, also gerade zur dunklen Materie gibt es dieses Mond, ne, modifizierte Newtonsche Dynamik und solche Ansätze gibt es ja, und da gibt es auch viele, die daran arbeiten. Und ja, es ist halt, hat halt noch keinen Durchbruch in dem Sinne gefunden, weil man dafür auch wieder neue Beobachtungen braucht, die das irgendwie verifizieren. Aber es passiert schon. Ne? Also ich glaube, so die große Verschwörungstheorie, die vielleicht auch manche aufmachen bei diesem Themenaspekt, wenn man so manche Kommentare auch liest zu dem Thema, die kann man, glaube ich, jetzt auch nicht aufmachen oder belegen. Nein, das möchte ich auch auf gar keinen Fall. Ich vermute dahinter keinerlei Verschwörungstheorien oder sonstige böse Absichten oder das. Nein, das überhaupt nicht. Ich sage nur, der Punkt, dass und letztendlich bei der dunklen Materie ist es das, dass es vielleicht nicht förderlich ist, wenn ich ein Phänomen oder verschiedene Phänomene mit einem Begriff belege, der im Grunde genommen festlegt, was es ist, ohne dass ich weiß, ob es sich darum handelt. Und bei der die Stringtheorie, die ja im Grunde genommen als Vereinheitlichung von Gravitation und den anderen drei Grundkräften angefangen hat und angetreten ist und nie auch nur eine einzige Hypothese generiert hätte, die experimentell überprüfbar gewesen wäre. Da ist es eher so, das ist ja dann eher so, okay, wenn ich seit Jahrzehnten, das fährt sich ja so fest, so das ist der Weg, den ich auch im Geiste gehe und konzeptionell gehe, aber es fließen halt nicht ansatzweise so viele Forschungsgelder zum Beispiel in die Tatsache rein, dass ist es überhaupt der richtige Ansatz, diese vier Kräfte miteinander vereinigen zu wollen? Also ich meine, ich weiß auch nicht, weil auch das basiert ja darauf, dass immer versucht wird, dann genau wie die drei anderen Grundkräfte, wird dann immer versucht, die Quantengravitation letztendlich zu machen. Also die Gravitation, es wird versucht, diese zu quantisieren, genauso wie die drei anderen Grundkräfte. Warum dreht man denn nicht mal den Spieß um? Warum betrachte ich die anderen drei Kräfte nicht in dem Framework, was Albert Einstein verwendet hat, zum Beispiel? Mhm. Oder warum sagt, oder was ist mit einem Ansatz, dass man sagt, vielleicht lässt sich das nicht vereinen? Verstehst du? Das sind alles Grundgedanken und Konzeptionen. Das wird ja dann halt weniger erforscht, weil ich damit konzeptionell zumache, indem ich sage, okay, wir fokussieren einen Großteil unserer Kräfte auf die Quantisierung. Das meine ich damit. Und deshalb sage ich Begriffe und so, das ist alles weiterführend, aber ja, Begriffe sind schon Teil unserer Kultur und auch notwendig im wissenschaftlichen Kontext, aber sie können auch ein Problem sein. Genau. Das ist definitiv so. Ich finde es ja auch nochmal zur Plattentektonik auch interessant, ne, dass die Kontinentaldrift ja eigentlich das Wort war, was Alfred Wegener verwendet hat und was alle abgelehnt haben. Und in dem Moment, wo die Theorie wieder hoffähig wurde oder zumindest die Beobachtung, dass sich Kontinente bewegen, da gab es aber dann plötzlich auch einen neuen Begriff, weil man viele andere neue Erkenntnisse mit reingenommen hat und vielleicht ist das dann auch was in der Physik irgendwann passiert, ne? Dann heißt es dann halt nicht mehr dunkle Materie und dunkle Energie. Richtig. Und wird sich auspräzisieren. In der Zwischenzeit wäre ich als Quick Fix daran interessiert, dass man unterschiedliche Begriffe dafür verwendet, weil dunkle Energie hat nichts mit dunkler Materie zu tun und ich finde es super, für Laien super absolut, verwirrend, Chef, dass beides dunkel irgendwas heißt. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz, ganz schlimm. Aber dunkel klingt auch irgendwie unwissenschaftlich, aber okay, lassen wir das. Das sagst du. Zum Schluss haben wir noch ein Dankeschön und zwar von Uli. Danke fürs Transkript, sehr angenehm für Methusaleme wie mich, weil ja, wir haben ein Transkript von all unseren Folgen, das ist KI generiert und unsere Frage wäre, ob ihr das kennt, ob ihr das nutzt, wie ihr es nutzt, das wird uns interessieren. Genau, es ist auf unserer Webseite sehr versteckt, im Player kann man das ausklappen, da ist auf der linken Seite unten so ein kleiner Button, dann kann man auch, wenn man die Folge abspielt, nachverfolgen, wo man gerade ist. Man kann aber auch suchen drin, wenn ihr meint, ihr habt irgendwas im Halbschlaf gehört und wollt nochmal nachlesen, wo das war oder an die Stelle springen, ist alles möglich. Ich denke aber auch darüber nach, dass man es irgendwie noch ein bisschen prominenter einbaut. Ja, genau, sagt einfach mal, was ihr von dem Transkript haltet. Also ich nutze es auch manchmal, um nachzugucken, ob ich Blödsinn erzählt habe oder nicht, aber das ist vielleicht ein Nischenproblem von uns zwei. Soll bei der einen oder dem anderen durchaus vorkommen. Ja. Ganz, ganz vielleicht. So. Ja, dann sind wir durch mit dem Geplänkel, oder? Oder fast durch. Wir haben genug geplänkelt. Zum Schluss ist es hier wieder mal an der Zeit, Danke zu sagen. Und zwar auch dieses Mal an alle, die uns neu finanziell unterstützen. Und auch alle, die es schon tun. Wir finden euch alle total nett. Und großen Dank geht diese Woche an unsere neuen Unterstützerinnen. Und zwar Frank, Nicole, Florian, Tim, Eva, Markus, Sven, Thomas, Manuela, Michael, Sebastian, Felix, Oliver, Astrid, Simon, Flora, Luisa, Benjamin, Heike, Gerhard, Rahel, Christina, Michael, Ingo, Nikolaus, Frank, Daniel, Marc, Norbert. Dankeschön. Ja, auch von mir großen Dank an euch alle. Und dann war sie's. Ja, dann war sie's. Die Ausgabe 131 von AstroGeo, ein AstroGeo-Plänkel, schickt uns sehr gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein und ja, wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.